Das Nationale Schutzideologie-Studienkomitee der Demokratischen Republik Kongo veröffentlichte am 29. August auf seiner Internet-Homepage einen Beitrag mit dem Titel »Die sieg- und ruhmreiche Geschichte der koreanischen Jugendbewegung«. Man stellte darin die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Entwicklung der koreanischen Jugendbewegung vor und betonte, dass die koreanischen Jugendlichen heute unter der klugen Führung von Kim Jong-un beim Aufbau des Sozialismus und bei der Verteidigung des Vaterlandes Heldentaten vollbringen. Am gleichen Tag brachte die russische Nachrichtenagentur DW Ros einen Artikel unter dem Titel »Die Feier des Tages der Jugend in Korea«.